HR2 Kultur. Archivschätze. Mit Christiane Kreiner. Am Anfang des 20. Jahrhunderts war für sie die Frage entscheidend: Heirat oder Beruf? Philippine Els, Gertrude Kögel und Gertrud Straulino. Diese drei sehr unterschiedlichen Frauen erzählen in der nächsten Stunde von ihren Wegen in den Beruf. Die Zeit zwischen 1916 und den 1930er Jahren. Gertrud Straulino, geborene von Holzhausen, wird Bakteriologin. Philippine Els widmet sich der sozialen Fürsorge und Gustl Kögel wird die erste Schaustellerin Hessens. Für ihre Sendereihe Ja damals traf die Reporterin Anneliese Aulbach in den 1970er und 1980er Jahren mehr als 50 Personen aus Hessen, die vor oder um das Jahr 1900 geboren wurden. Philippine Els, geboren 1885, erzählt über ein ausgefülltes Arbeitsleben für die private Fürsorge und über die Anfänge der sozialen Arbeit als Beruf. Anneliese Aulbach traf sie am 18. Dezember 1978. Philippine Els war zu diesem Zeitpunkt 93 Jahre alt. Sie begann ihre Tätigkeit in der Zentrale für private Fürsorge in Frankfurt, eine soziale Einrichtung, die 1899 von dem jüdischen Unternehmer Wilhelm Merton gegründet wurde. Philippine Els beginnt ihre Erzählung im April 1916. Und am anderen Tag, nachdem wir also entlassen waren sozusagen, ist mir der Professor Polligkeit unterwegs begegnet, der Privatsekretär beim Herrn Merton und Dozent an der Schule war. Aber er hat ja noch nicht den Professorentitel damals. Nicht? Dann hat er gesagt, was machen Sie eigentlich, was wollen Sie tun? Und da habe ich gesagt, ich sage Ihnen ganz offen, ich will nur in der freien Arbeit sein, nicht bei der Behörde. Die Behörde, die hat ihre gesetzlichen Bestimmungen. Da gibt es einen Regelsatz, der nicht überschritten werden kann. Ich hatte aber das Gefühl, ich kann mehr leisten zugunsten der Allgemeinheit. Und da hat der Professor Polligkeit zu mir gesagt, sehr einfach, kommen Sie morgen zu uns. Nun ja, da bin ich hingekommen. Die Männer waren noch nicht da aus dem Krieg. 1916 war ja noch Krieg, ne? Ja. Und die Zentrale hatte schon wieder neue Aufgaben für die Kriegshinterbliebenen und für die Kriegsversehrten, die Vorbereitungsschritte zu machen. Denn die Zentrale wollte ja nicht nur die Ursache der Notlage feststellen, sondern gleichzeitig auch, welche Maßnahmen sind erforderlich, um den Zustand zu beenden und einen neuen zu beginnen. Ja. Also fast wie beim Arzt. Ja. Der Arzt stellt die Ursache der Krankheit fest und verordnet nachher die Mittel, die notwendig sind zur Besserung. Ja. Und da war ich ein Jahr dann in der Armenpflegeabteilung. Also da habe ich Bittbriefe bearbeitet, die die Mitglieder an die Zentrale geschickt haben, als Auskunftsstelle und Prüfstelle. Denn hier in Frankfurt, da waren natürlich ziemlich viele reiche Leute. Und die bekamen ihre Bittbriefe von Leuten, Gott weiß woher, aus der Stadt, nicht wahr? Mhm. Die, wenn sie Mietrückstand hatten oder sie hatten was verpfändet, was sie nicht auslösen konnten. Oder es war irgendeine Krankheit in der Familie und die Einnahmen reichten nicht. Denn wenn sie daran denken, wie früher doch die Krankenkassen viel weniger leisten konnten, die haben ja gar nicht jeden kranken Tag bezahlt. Ja. Also die Sonntage sind nicht mitbezahlt worden und das Krankengeld hat erst später angefangen. Die Familie war immer schlimm dran, wenn ein Arbeiter krank wurde. Ja. Und die Mitglieder hatten das Recht, also wieder nach Erfolg der Prüfung durch die Zentrale ihre Entscheidung zu treffen. Entweder sie unterstützen mit so und so viel direkt oder die Unterstützung geht von Seiten der Zentrale aus. Und das Mitglied führt ein Konto bei der Zentrale und da wird von Zeit zu Zeit abgerechnet. Mhm. Also das war ganz ein ganz einfacher Vorgang. Und dadurch kamen aber die Leute auch als Hilfesuchende in die Sprechstunde. Mhm. Wo war die damals? In der Stiftstraße 30. Das ist das frühere alte Bürgerhospital gewesen. Und im Zweiten Weltkrieg ist es kaputt gebombt worden. Heute sieht man nichts mehr davon. Sie haben vorhin gesagt, dass es in Frankfurt viele reiche Leute gegeben hat, die ja auch unterstützt haben. Was waren das für Leute? Das will ich Ihnen sagen. Mertens natürlich, nicht weil die ganze, der Herr Alfred Mertens, der Herr Richard Mertens, die alte Frau Mertens, also der Herr Wilhelm Mertens. Und es waren sehr viele Leute, Angehörige von der jüdischen Gemeinde. Nicht wahr? Obwohl die jüdische Gemeinde eine eigene Fürsorgestelle hatte. Aber mit der haben wir immer zusammengearbeitet, auch, nicht wahr? Sodass sie ja, als die Versteigerung der Hirschsammlung stattgefunden hat, sehr interessiert waren. Der Herr von Hirsch, kann ich Ihnen genau sagen, war ein großartiger Geber. Ja. Wenn ich einen besonderen Fall hatte, haben wir einen Brief an den Herrn von Hirsch geschickt, der ja mit zum Vorstand gehörte, nicht wahr? Und auch die Weinbergs, Karl von Weinberg sowohl wie Arthur von Weinberg, waren überall dabei, wo es was zu stützen und zu helfen gab. War Arthur von Weinberg, war großartig. Die hat zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, welchen Geburtstag sie hatte, hatte einen runden Geburtstag und sie hat von ihrem Mann einen ziemlich hohen Betrag gekriegt und da hat sie sich in ihren Wagen gesetzt und ist rumgefahren und hat Leute, die ihr genannt worden sind, hat sie selbst besucht und selbst gebracht, das Geld. Auch die Frau Prinzessin Lobkowitsch, die Tochter von der Frau Arthur von Warnberg. Aber wissen Sie, was die Zentrale prima gemacht hatte, wobei ich nicht beteiligt bin? Das war der Verein Kinderschutz. Es gab damals noch kein Jugendamt. Ja. Nur den Gemeindeweisenrat, so ähnlich hieß das, die städtische Einrichtung. Und das war also so, dass für die unehelichen Kinder ist da ja eine Vormundschaft eingerichtet worden, nicht wahr, ein Vormund ernannt und so. Aber die eigentliche persönliche Fürsorge, dies hat der Professor Glumker gemacht. Der war der erste Direktor von der Zentrale für private Fürsorge. Und der Professor Glumke hat sehr viel für Pflegekinder getan. Da war ein extra Jugendausschuss da, der sich um die Familien kümmerte. Manchmal sind die Kinder ja Schulschwänzen gegangen und die Eltern wussten gar nichts davon. Wenn 12 Uhr vorbei war, sind sie daheim aufgetaucht. Ne? Ja. Und wenn das wiederholt der Fall war, dass die Schule veranlasst hatte, dass ein Schutzmann hingeht und die Kinder abholt und so weiter. Und da haben wir, die Kinderschutzabteilung, die hat dann rechtzeitig mit den Eltern Fühlung genommen und auch mit den Kindern selbst, nicht wahr? Oder da hatten wir eine eigene Fürsorge gehabt für kinderreiche Familien. Dass diese kinderreichen Familien sich selber erhalten können, nicht wahr? Und es war damals sehr schwierig. Sehen Sie, sollte ein Kind, was begabt war, nur weil die Eltern das Schulgeld nicht bezahlen können, darauf verzichten, ja, haben wir überlegt, welche Stiftung könnte in Frage kommen, damit das Kind wenigstens ein Stipendium kriegt. Ja. Stiftungen, die ja heute zum großen Teil nicht mehr existieren. Zum Beispiel auch die Waisenhausstiftung, Halbwaisen und Vollwaisen. Die ist eine ganz famose Stiftung, weil die Kinder bei der Mutter lässt, nicht wahr? Und der Mutter ein Pflege- und Erziehungsgeld gibt und die Kinder ihren Fähigkeiten nach berufsausbildet. Das ist das Großartige dort. Gott sei Dank, dass es die noch gibt, das sage ich Ihnen ganz offen. Also wir haben immer uns Mühe gegeben, Leute zu finden, die man für die Arbeit interessieren kann, im Einzelfall. Da hatten wir guten Konnex, das hat die Zentrale auch bis zur Auflösung weiter durchgeführt, mit den Kirchen. Und hatten auch durch die Kirchen für jede Familie ist zu viel gesagt, für kinderreiche Familien eine Frau als ehrenamtliche Hilfe, nicht wahr? Aus einfachen Kreisen. Und die hatten dann auch ihre Besprechungen, nicht wahr, ganz regelmäßig. Es ist so eine Art Nachbarhilfe schon gewesen. Und dann war noch etwas, fällt mir jetzt auch gerade an, da hatte die ganz alte Frau von Mumm in Johannesberg ein Schülerheim und in Assmannshausen oben auf der Höhe. speziell für Kinder und Jugendliche mit ihren Lehrern zur Erholung. Also bevor die Wegscheide ins Leben kam. Das war 1920, die Wegscheide. Mit dem Rektor Jasper, der bei uns wieder im Vorstand war. Und dann haben wir die Inflationszeit, die Geldentwertung 1922 bis 1924, wo so viele Leute, die früher zu den Geberkreisen gehört hatten, plötzlich über Nacht nicht mehr wussten, von was sie leben sollten. Nicht wahr? Damals gab es sehr viel Selbstmord. Wissen Sie, was so kleinere Geschäftsinhaber waren und kleine Handwerksmeister, die haben dann über Nacht ihr sauer erspartes Vermögen verloren. Man muss sich das nur mal vorstellen. Ja. Die Leute, damals war ja noch nicht die Invalidenversicherung so im Gang. Und es war auch Folgendes zum Beispiel, der Professor Polischkeit hat gesagt, wir können die Zentrale nur mühevoll weiterhalten, nicht wahr? Da haben die Märtons natürlich auch sehr geholfen. Diese Situation, dass Menschen, die vorher Geber waren, ja, nun Hilfe brauchten, ja, ist ja auch etwas, was Sie in Ihrer bis heute noch datierenden Tätigkeit, stimmt, ausführen, nämlich in der Heusenstammschen Stiftung. Jawohl, ganz recht. Da bin ich jetzt noch festgelegt. Das ist eine Gründung von einem früheren Bürgermeister von der Stadt Frankfurt um die Jahrhundertwende. Und der das so geschickt gemacht hat, dass ein Vertreter der Stadt innerhalb der Stiftung, jawohl, beteiligt ist, was immerhin bedeutet hat, dass die Heusenstammsche Stiftung als eine der ganz wenigen das tausendjährige Reich überlebt hat. Ja, Gott sei Dank. Durch die Heusenstammsche Stiftung kamen sie dann in engeren Kontakt mit Frankfurter Künstlern, solchen, ja, ja, die plötzlich auch arm geworden sind. Ja, Ältere, die Ältere. Es gab eine Zeit, da waren die älteren Künstler sehr schlimm dran. Und ja, auch Witwen von Künstlern. Wir sind direkt in eine Art Mittelstandsfürsorge gerutscht nach der ersten Inflation. Da haben wir uns überlegt, was können wir unternehmen, um den Leuten noch zu Einnahmequellen zu verhelfen. Da haben wir erstens mal ein Lebensmitteldepot unterhalten, wo die Leute zur Hälfte des Tagespreises einkaufen konnten, also keine Unterstützung. Dann haben wir künstlerische Handarbeiten ausgegeben, zum Beispiel Filieren, Weißsticken, Buntsticken und so weiter, haben diese Handarbeiten dann an Weihnachten oder vor Weihnachten irgendwo hingegeben zum Verkauf, nicht wahr? Da hat uns damals die Firma Ronnefeld in der Goethestraße ihren Laden mal für 14 Tage, also die Schaufenster zur Verfügung gestellt, haben wir dann eine Ausstellung gemacht. Ja. Und ich glaube, einen 8-Stunden-Tag, den gab es nicht. Nein, ich will Ihnen sagen, es gab Fälle, die haben mich nachts nicht zur Ruhe kommen lassen. Frau Els, 93 sind Sie jetzt geworden, nicht wahr? Und Sie nehmen ja heute noch aktiv teil an all dem, was aber sonst um Sie herum, ja, geschieht. Ja, das schon. Also ich meine, mich interessiert natürlich sehr, wie das weitergehen soll. Die Zentrale für private Fürsorge, die ist dann nachher 1946, nach dem Schluss des Krieges und so weiter, hat der Dr. Polischkeit direkt die Zentrale wieder ins Leben gerufen. Und ich sage Ihnen ganz offen, was mir kolossal viel Sorge macht, ist die Sorge um ganz alleinstehende Alte, ohne Verwandtschaft, ohne Hilfe, wenn jemand krank ist. Noch nicht mal, dass jemand im Haus ist, der für einen Gang übernimmt. Es müssen sich heute so sein, dass in jedem Haus, mindestens in 2, 3 Häusern aber, dieselbe Person für alte Leute zuständig ist, die ganz allein sind. Sie waren nie verheiratet? Ich? Ja. Nee. Hab nie Zeit gehabt dazu. Wir sind 7 Töchter und es sind 6 verheiratet. Die eine bin ich, die ledig geblieben ist. Ich habe keine Zeit gehabt, gar keine Neigung dazu, denn ich war total ausgefüllt. Bis jetzt, Gott sei Dank, sind wir gesund und das ist ein großes Kapital. Auch wenn man alt ist. Und da ist recht. Philippine Els im Gespräch mit der HR-Reporterin Anneliese Aulbach. Heiraten oder Beruf? Für Gertrud Straulino kein Widerspruch. Sie heiratete und machte Karriere als Medizinerin. Geboren als Gertrud von Holzhausen, wurde sie 1897 in Graz geboren. Sie ist in Österreich aufgewachsen. 1922 promovierte sie in Frankfurt als Bakteriologin. Anneliese Aulbach traf sie am 2. Mai 1982. Gertrud Straulino war zu diesem Zeitpunkt 85 Jahre alt. Sie wurden geboren, Frau Straulino, als Gertrud Freien von Holzhausen, Mitglied einer der ältesten Patrizierfamilien Frankfurts, die 7 Jahrhunderte hindurch an der Regierung der Stadt beteiligt war und mehr als 60 Bürgermeister gestellt hat. Ja, also wir sind mit Familiengeschichte gefüttert, wenn auch nicht mit überfüttert worden. Und der erste Schock, den wir bekommen haben, meine Schwester und ich, war, dass wir gar nicht ansässige, uransässige Österreicher waren, sondern dass erst mein Großvater wegen Streitigkeiten um das Majorat nach Graz in die Kadettenschule abgeschoben worden ist. Die Familie stammt aus Holzhausen vor der Höhe und dort ist ein kleiner Berg oder ein Hügel. Und wie der bei archäologischen Arbeiten angestochen worden ist, hat er sich als ehemaliger Burgberg enthüllt. Also die ganze Familie hat gejubelt, denn es war klar, damit wir sind ritterbürtig und stammen nicht von Freibauern ab. Also warum die Leute alle lieber von armen, Hirse bei fressenden Raubrittern abstammen, als von einem wohlsituierten Freibauern, das kann man nicht verstehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass der Adel ja der Einzige war, der verstanden hat, ein Bild seiner selbst zu entwerfen und zu tradieren, das bis heute noch seine Gültigkeit hat. Man sagt einem Buben, es ist nicht ritterlich, wie ein Großer einen Kleinen verprügelt, obwohl ja das gerade das war, was die Ritter getan haben. Aber man sagt einem Buben nicht, benimm dich wie ein Vorstandsmitglied, weil sich darunter kein Mensch was vorstellen kann, nicht? Während der Söller und das die Kemenate und der Ritter und die Rüstung jedes Kind heute noch was vorstellen kann. Irgendwie wirkt das noch nach, während kein anderer Stand es je fertiggebracht hat, einen Nimbus, um sich selber zu schaffen. Nun haben Sie schon den Stand angesprochen. Interessant ist ja, aber darauf kommen wir nachher nochmal zurück, dass ja ähnlich wie die Handwerker ihre Innungen hatten, die Adelsfamilien, die Patrizierfamilien, ihre Trinkgesellschaften hatten. Aber da kommen wir später drauf zurück. Ich möchte jetzt also noch einmal wissen, Ihr Vater ist also bereits in Österreich geboren. Ja. Mein Vater ist in Troppau geboren, wo mein Großvater gewohnt hat, nachdem er alle italienischen Feldzüge mitgemacht hat. Er war ein Atheist reinsten Wassers und hat einen lebenslanglichen Kampf gegen die Aberglauben geführt. Und als er in einer italienischen Stadt hörte, man hielte den Genuss von Wasser nach dem von Gurkensalat für tödlich, hat er sich sofort auf dem Marktplatz ein Tischchen aufstellen lassen, hat eine Schüssel Gurkensalat geleert, einen Becher Wasser ausgetrunken und ist spornklirrend davongezogen. Worauf die Italiener, die aus den Fenstern und Türbogen zugeschaut haben, sicher sich nur gedacht haben, diese Austriaci sind doch wirkliche Schweine, die vertragen das, woran ein ordentlicher Christenmensch sterben muss. Also so war die Familie beschaffen. Ihre Mutter war nun auch Österreicherin oder war sie Deutsche? Österreicherin mit einer polnischen Mutter. Also eine große Mischkulanz, wie man das in Österreich nennen würde. Und aus dieser Mischkulanz gingen zwei Mädchen hervor oder hatten Sie noch mehr Geschwister? Nein, nur meine Schwester und ich. Und die war Malerin und Keramikerin und alles Mögliche, aber ohne Erfolg. Nun muss ich nochmal zurückkommen auf die Geschichte mit diesen Trinkgesellschaften. Ja, also aus einer dieser Trinkgesellschaften ist einerseits das Haus Alten Limburg sehr exklusiv und das Haus Frauenstein etwas weniger exklusiv hervorgegangen. Die Familie Holzhausen mit Lersnern und Günderode und Lepel und was weiß ich wem, ich habe eine ganze Liste da, die bilden alle zusammen die Garnerbschaft des Hauses Limburg. Das heißt, sie partizipieren an einem gemeinsamen Vermögen, das entweder den allen Mitgliedern einer Familie oder einem Mitglieder vieler Familien gehört, wie bei uns. Das sind also, ich weiß nicht, 200 Limburger gibt es. Ja. Obwohl Sie also Österreicher waren? Das hat mit der Nationalität gar nichts zu tun gehabt. Man war Mitglied, ob man da nach China ausgewandert ist und Chinese geworden ist oder nicht, hat keine Rolle gespielt. Also die Mädchen kriegen Nadelgeld, wenn sie heiraten, die Buben kriegen was, wenn sie studieren. Und das war immer sehr angenehm, denn wenn man, sobald man konfirmiert war, konnte man seine Anmeldung auf das Kronstedtsche Stift in der Lindenstraße von Kronstetten und von Hinsbergsche adlige evangelische Damenstift anmelden und als Expektantin, das heißt also sozusagen in der Hoffnung auf einen Stiftsplatz, hat man schon 1000 Mark Apanage im Jahr bekommen. Daher sind meine Schwester und ich schon mit sozusagen in den Windeln konfirmiert worden, mit meinen Eltern möglichst bald in den Besitz dieser 1000 Mark gekommen sind. Was ja gerade für Ihre Mutter recht wichtig war, denn Ihr Vater ist ja bereits in den ersten Kriegstagen des Ersten Weltkriegs gefallen. Ja, aber ich meine, sie hatte ihre Pension, dann war ein bisschen ein lächerlich kleines Vermögen. Aber es war vor allem also wichtig schon, wie wir Kinder waren, nicht? Also ich war ja 17, wie meine Vater gestorben ist, meine Schwester 21. Und wir haben eben beide, sind mit 13 Jahren schon konfirmiert worden, damit wir eben diese 1000 Mark im Jahr bekommen. Und ich kann mich noch erinnern, wenn ich die Quittung unterschreiben musste, immer frei in dieses 2i hintereinander, wo ich mich immer verschrieben habe. Also das war eine wirkliche Qual. Aber Sie selbst sind nie Stiftsdame geworden? Nein, aber meine Schwester war Stiftsdame. Es gibt auch ein grässliches Bild von mir, schwarz so mit Kragen bis zu den Ohren und den Familienorden aus Sautoir. Also den hat, glaube ich, der Josef II. Oder irgendjemand der Familie gestiftet, einen Orden. Quer über die Brust und der Orden hängt auf der Hüfte. Natürlich ist das alles durch Inflation zunichte geworden. Dennoch aber gibt es ja heute noch das Kronstedtenstift, nicht wahr? Naja, also das, nicht das eigentliche in der Lindenstraße, das ja so ein dalmatinisches Prachthotel war, nicht? Das hat der Dr. Lübecke so genannt, der Vater der Altstadt. Ah ja. Wo jetzt dann der Surkamp Verlag daneben sitzt. Im Haus selber ist, glaube ich, eine Bank. Die haben ein ganz hübsches Haus in Eschersheim irgendwo gekauft. Das Kronstedtenstift war mit einer der reichsten Stiftungen in Deutschland. Pröbstin und Dechantin hatten je 5 Zimmer, die Damen je 3 Zimmer. Jede Dame hatte also Essen, Bedienung, Heizung und 2000 Mark im Jahr. Was die Pröbstin und Dechantin bekamen, weiß ich nicht, aber die hatten ein Recht, sich eine Kammerjungfer auf Kosten des Stiftes zu halten. Also es war höchst herrschaftlich, während es ursprünglich bei der Stiftung ja ziemlich puritanisch. Es war vorgeschrieben, wie viel Leihlaken, also wie viel Betttücher jede Dame mitbringt. Und es ist drin gestanden, also es ist ein Heim für Limburgerinnen, für diese Mitglieder der Garnerbschaft Alten Limburg. Wenn es keine Limburgerinnen gibt, für andere adlige Fräulein, wenn es keine adligen Fräulein mehr gibt, andere Bürgermädchen, im Leben aber keine katholische. So streng war das damals. Nun, gehen wir zurück nach Österreich. Sie sind also in Österreich aufgewachsen. Sie haben wahrscheinlich eine recht schöne Kindheit verlebt. Ja, der Hauptsache in Pressburg, was kein Mensch mehr weiß, was es heißt. Denn im Laufe der Majorisierung um die Jahrhundertwende wurde sie in Pozsony umgetauft, was niemand aussprechen kann, der nicht ein Ungar ist, und ist 1918 Bratislava geworden. Und bis zu meinem 13. Lebensjahr habe ich dort gelebt und dann sind wir nach Wien gezogen. Und da bin ich erst in die Schule gekommen. Bis dahin bin ich zu Hause unterrichtet worden. Und wie wir dann nach Wien gegangen sind, bin ich in das Lyzeum Luitlen gestopft worden, das bei Dodera übrigens in der Strudelhofstiege vorkommt. Und meine Eltern haben sich eigentlich keine Rechenschaft darüber gegeben, dass eine Lyzealmatura für gar nichts ist. Sie berechtigt nicht zum Besuch der Universität, es ist nur so eine Art Persilschein für Bildung. Ja. Aber damals hatten Sie ja an sich noch keine Idee, einmal studieren zu wollen. Nein, damals habe ich nur Heiratsideen gehabt. Das ist erst im Krieg weil man so viel, wir haben dann so ausgeholfen in einem Spital und da ist mir erst die Idee gekommen, ich könnte studieren. Nein, nein, das war eine ganz konventionelle Jugend mit natürlich, also wir haben gelernt, einen Apfel zu schälen, ohne dass die Schale reißt und über den Kopf zu werfen und aus den Geschlingel hat man dann die Initialen des Zukünftigen erraten können. Also auch die kleinen Mädchen haben nur an das Heiraten gedacht. Vor 18 war man ja wirklich wie in einem Kloster. Das Mädchen geht jetzt aus. Das war ein ganz bestimmter Punkt. Mit 18 Jahren hat man den ersten Ball besucht. Aber vorher war man ein Schulkind und hat nichts gesehen von der Welt. Ja. Und wie war es mit der Tanzstunde? Erst später in Graz, dann war das adlige Casino und da hat es eine Tanzstunde gegeben. Und da waren also lauter Prinzen und Grafen. Drunter ist es kaum gegangen. Nun, Sie haben vorhin schon erwähnt, Ihr Vater starb gleich in den ersten Wochen. Ja, ja, ja. Mein Vater ist gleich im August, am 15. August in der ersten Schlacht überhaupt und als der erste Regimentskommandeur, Kommandant sagt man übrigens in Österreich, in Russisch-Polen gefallen und war Kommandant des Wiener Hausregiments Nummer 4, der sogenannten Edelknaben, die aber alles andere als Edelknaben waren, sondern das, was man Wiener Pülker nennt, also so Wiener Strizi. Ja, ja, also aus Otterkring oder aus Herrn Nals kam nichts besonders erlesene junge Leute erwarten, aus einer Großstadt. Ja. Nicht? Dann sind wir zu dem Bruder meines Vaters nach Graz gezogen und da habe ich gedacht, jetzt muss ich das Abitur nachmachen und da habe ich in einem Jahr die mir fehlenden 7 Jahre Latein und Mathematik und was weiß ich, also Sie können sich vorstellen, wie mein Latein ist, nachgelernt und bin dort dann in das Mädchenrealgymnasium eingetreten und habe Matura gemacht, dann Medizin studiert. Ja. Wie waren die Kriegsjahre in Österreich? Ich glaube, noch schlechter wie hier. Den Ungarn, wo also wirklich Milch und Honig geflossen ist die ganze Zeit, hat sich vollständig abgeschnitten. Und naja, was hat denn Österreich? Wälder und Berge, nicht? Also wir haben wirklich gehungert. In der Früh ist auf der Briefwaage das gelbe, saure, nasse Maisbrot abgewogen worden, damit jeder gleich das Gleiche bekommt. Meine Mutter hat sich um 4 Uhr morgens nach Pferdefleisch angestellt. Also es war wirklich desolat. Ich bin 1,74 groß, ich habe, glaube ich, damals 51 Kilo gewogen. Also ich habe mir immer gedacht, ich kann nie mehr in ein öffentliches Bad gehen, denn man hört meine Knochen klappern von Weitem. Und da ist mir eben dann diese medizinische Idee gesprossen. Und wann haben Sie sie verwirklicht? Naja, also sobald ich eben diesen Nachholbedarf zwischen, wann war denn das, 14, 16 habe ich angefangen. Und 6 Jahre braucht man für Medizin, also ich glaube 23 habe ich promoviert. Ich hätte übrigens in keiner anderen Universität außer Graz meinen Doktor machen können. Das war so eine Schmalspur-Universität. Denn also mit dem Studieren habe ich es nie so besonders gehabt. Dann bin ich, wie man das eben muss, wenn man fertig ist, bin ich auf die Interne gekommen. Und dort habe ich gesehen, das war im Jahr 23, da war die Inflation auch in Österreich nicht ganz so verrückt wie in Deutschland. Also man hat nicht Millionen auf eine Briefmarke ausgegeben, aber es war ja noch abenteuerlich. Das habe ich einfach nicht ausgehalten. Und da hat mir ein liebender Kollege gesagt, das werden Sie nie ertragen, gehen Sie in ein theoretisches Fach. Und das habe ich leider getan. Denn an der Medizin interessieren mich ja eigentlich die Leute und nicht ihre Spucke und nicht ihr Kakao oder was. Aber ich bin also Bakteriologin und Serologin geworden, an einer Röhrchenexistenz. Ja. Aber dennoch hat gerade diese Richtung Ihnen nachher dazu verholfen, dass Sie 1928 in Frankfurt eine Stelle bekommen haben. Ja, also mein alter Freund Corti, der Historiker Egon Cäsar Corti, hat mir eines Tages gesagt, was machen Sie eigentlich überhaupt in Graz? Ihr kennt doch kein Mensch, denn die Familie, gehen Sie doch nach Frankfurt. Und das habe ich mir also sehr zu Herzen genommen und habe dem damaligen Oberbürgermeister Dr. Landmann einen Brief geschrieben, die Stimme des Ahnen wird in mir wieder wach und ich möchte nach Frankfurt zurück. Und da hat er geschrieben, Moment, ist im Hygienischen Institut nichts frei, Aber wenn was frei wird, würde er mich verständigen. Und wenn ich 4 Monate Probedienst gemacht habe, könnte ich angestellt werden. Und so ist es eben ein Jahr später erfolgt. Habe aber nach 2 Jahren geheiratet. Gertrud Straulino berichtet im Gespräch mit HR-Reporterin Anneliese Aulbach über ihre Biografie. Wie haben Frauen am Anfang des Jahrhunderts ihre Wege in ein selbstbestimmtes Leben gefunden? In diesen Archivschätzen kommen Frauen zu Wort, die die Reporterin Anneliese Aulbach in den 1970er und 1980er Jahren zum Interview gebeten hat. Jetzt Hessens erste Schaustellerin Gustl Kögel. Sie sind am 22. August 1903 in Weiderstadt geboren, Frau Kögel. Ja, und hatten das erste zweistöckige Haus in Weiderstadt. Und trotzdem sind wir dann von Weiderstadt wieder weggezogen, nach Oberramstadt, das ist der Heimatort meiner Mutter. Und später nach Darmstadt. Und in Darmstadt bin ich auch zur Schule gegangen. Ja, und was haben Sie gelernt? Ich habe nichts gelernt. Ich war die Älteste mit noch 5 Geschwistern damals und habe dann gemeint, ich muss Geld verdienen. Und so bin ich in eine Papierfabrik gegangen mit den Nachbarsmädchen. Die haben mich mitgenommen. Das war 1919, 20 in den Jahren, gell? Mhm. Und dann bin ich in die Olistraße als Hausmädchen gegangen. Dort hat mein Vater als Maurerpolier, ob es Bierlaune war oder was, das weiß ich nicht, gewonnen. Das ist die Herrschaft, die in das Haus gezogen sind, meine Konfirmation 1917 ausgerichtet hat. Habe ich das erste Mal Spargel gegessen und die waren mir bitte, oh, was die mir ein Zeug gebe zu meiner Konfirmation. Und zu der Familie sind Sie dann gekommen als Hausmädchen? Ja, ganz recht, ein paar Jahre später, ne? Mhm. Die Mutter nicht, das mehr gern gesehen hat mit der Fabrik. Ja, das ist auch was vom Haushalt lernen. Und ich hatte es sehr, sehr schön. Ja. Und dann aber sind Sie in ein Geschäft eingestiegen, das für viele zur damaligen Zeit und vielleicht auch noch bis heute zum Teil ein bisschen romantisch klingt, zum Teil auch ein bisschen vielleicht von den Bürgern oder den Kunden mit Vorbehalt betrachtet wurde, nämlich in die Schaustellerei. Für mich war das von vornherein sehr, sehr romantisch. Mein Mann hatte 4 Brüder. Die alle in dem Beruf waren. Was haben die verkauft? Obst und Gemüse. Und später haben sie sich umgestellt und haben Süßwaren, Fabrikation, Zuckerstange, türkischer Honig, das alles wurde selber gemacht. Er selber hatte das Gymnasium frei gehabt, aber sein Vater kam mit einem Bein nach Hause. Der hat in England das Bein verloren. Und da ist mein Mann auf der Reise geblieben, hat seine Eltern unterstützt, bis er geheiratet hat. Und danach, nach der Scheidung, wie er zu Besuch in Darmstadt dann war, auf dem Messplatz wieder und mich sieht, da hat eine Nachbarin von unserem Haus, die Bagger Marie, gesagt, das wäre doch was für dich, wo du jetzt allein bist. Die Güssel hat doch auch noch kann, wie die Darmstädter sind, macht es. Und daraufhin hat er mir dann einen Brief geschrieben, alles erklärt. Also er hat ihm einen Brief geschrieben und hat ihm gleich ein Angebot gemacht, kein Heiratsantrag, sondern ein Arbeitsangebot. Dann war meine Mutter der Meinung, ich habe Hoffnung gemacht und habe dann zugesagt und habe gesagt, bis heute nie bereut. Am 15. Mai 1926 kam ich in Worms an zu mein Mann, seiner Schwester, der ja jetzt mal überbrückend erst bei seiner Schwester war. Und das war jetzt erst scheinbar ein Testen für mich. Mhm. Ja. Und die Güssler hat den Test bestanden. Ja, so war es, ja. Ja. Ja, weil es mich sehr interessiert hat, wie das alles gemacht wird. Mhm. Gell? Haben wir erst mit Eis gearbeitet. Und mein Mann hat sich dann vergrößert mit Großhandel. Und wie wir nach Frankfurt kamen, das war aber später, da war in der Trierischen Gasse ein großer Platz, den hat er gemietet und hat untervermietet am Kopfwarengeschäft, was heute noch in der Tönschesgasse ist. Ah, ja. Und ein Schürzenstand. Oben war die Frau Weißmüller oder so ähnlich, war eine Jüdin gestanden, die war auch bis zuletzt da. Und 2 Gemüsestände waren da. Sie standen demnach ja auch schon auf dem Christkindchesmarkt. Ah, oh, das war schön, 1926. Wir standen vis-à-vis vom Optiker Weiß. Mit einer großen Bude damals. Der war noch am Schierdach auf. Dann kamen elegante Damen, also man kann sagen, die Bürgerinnen von Frankfurt mit ihren Dienstmädchen. Und die hatten alle weiße Schürzen an mit einer großen Wollung nebendran. Und Henkelkörbe. Da hat dann die Frau eingekauft, in die Henkelkörbe gelegt. Und wie die Musik dann kam und es wurde von der Kirche geblasen und die Glocke läuten und dann wurden die Geschenke ausgeteilt von der Bürgerin an ärmere Leute. Ich war so ergriffen von der Musik, von dem Tannenduft und so weiter und dann das. Ich konnte bei mir daheim unter dem Tannenbaum, was ja der Vater von seinen Kindern schon vorgerichtet hat, bis wir heimkamen, nur noch den Kopf schütteln über all das Schöne und all das, was ich 1926 da erleben durfte. Ihr späterer Mann hatte einen Jungen und ein Töchterchen aus der ersten Ehe, die ja. dann bei ihm gewesen sind, oder waren beide, die bei der Mutter? Nein, beide bei uns. Erst hatte ich nur das Mädel und dann hat meine Mutter gesagt, wenn du schon das Mädchen hast, dann musst du auch den Bub nehmen, der kriegt die englische Krankheit da. Mhm. So habe ich dann beide Kinder gehabt. Und das Mädel war schwerhörig, war in der schwerhörigen Schule sogar. Und durch die Erfahrung von meinem Bruder, der war schwerhörig, das hat aber meine Mutter geschafft, mit eigener Bezahlung, das hat nicht die Krankenkasse bezahlt, dass der dann gehört hat. Und daraufhin habe ich nicht locker gelassen, auch das Töchterchen von Herrn Kögel, habe alles versucht und hat auch geklappt. Sie hört gut, ne? Das war aber, als ich schon verheiratet war. Nein, da war ich nicht verheiratet. Er wollte erst mal leben. Haben Sie darunter gelitten? Nein, gar nicht. Ich war überall geachtet und geschätzt. Zu Ihrem Beruf gehört ja, dass Sie tatsächlich viel unterwegs sind. Ja, das sind wir das ganze Jahr über unterwegs, bis kurz vor Weihnachten. Ne? Also dann, Fastnacht geht es schon wieder los. Aber in der Zeit, das sagt man auch, hatten wir früher nicht, wie jetzt, dass man mal sagt, man fährt in Urlaub oder so weiter. Günstig was, da hat man dann die Vorbereitungen gemacht, gestrichen, da hat man noch ein Stück Blech als Niede verwendet, um das haltbar zu machen. Mhm. Gell? So war das damals in der Winterzeit. Und hatte man keinen Platz auf die Fasnacht, da sind Glatsche verkauft worden. Und ich weiß noch, dass meine Schwiegermutter damals gesagt hat, wie die Kinder angezogen sind, wenn man gerade käme von Feste und der Kall steht am Feigsecken, verfriert sich die Ohren. Und da habe ich gesagt, das ist ja das alles Strick. Da waren die gamaschische Hose da und so weiter, gell. Und dann, ich habe halt mal gern, wenn man schön angezogen ist. Aber Sie hatten ja auch einen festen Wohnsitz, oder? Ja, in den Jahren, wo wir in der Trierischen Gasse waren, nur der Wohnwagen. Aber nachher in der Kruchgasse 10 und dann kam ja wieder der Krieg. War im Krieg eigentlich auch Christkindchesmarkt? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Ich habe während dem Krieg in der Kleinmarkthalle gestanden. Und habe da verkauft, gehe ich in Lebensmittelmärkchen. Sie hatten einen Süßwarenstand dann? Süßwarenstand, ja. Was wir haben Zuckerstangen selber fabriziert, Nussgurkant, der heute sehr wenig auf dem Markt ist, und die Mandelbolle und türkische Honig am Block wurde das noch, aber das ist heute kaum mehr möglich. Den Arbeitslohn kann man da nicht bezahlen. Oder es muss jemand speziell selber dran stehen. Hauptsache ist bei uns das Magenbrot. Und Magenbrot besteht ja auch schon über 400 Jahre. Das Rezept wird nicht gesagt. Und ich glaube, wo das Gesundheitsamt so dahinter ist, das richtig zu titulieren, dass Magenbrot noch ein Artikel ist, was wirklich für den Magen gut ist. Sonst dürft ihr es heute nicht mehr Magenbrot, Gewürzfleisch, Gewürzgebäck oder irgendetwas. Gab es damals eigentlich auch schon Popcorn? Schneeflocken haben wir da dazu gesagt. Da hatten wir so einen Drahtkorb gehabt und ist der gefüllt worden, also so ein bisschen voll reinkommen, das haben wir dann geschüttelt. Und da hat mein Mann auch was erfunden, dass das von Allah ging über der Spiritusflamme. Das war so ein Nebenbeiprodukt damals. Heute ist das ein Hauptartikel. Ganz recht. Die Geschmäcker haben sich ja zum Teil nur geändert. Einiges ist ja geblieben. Denke mal an die Lebkuchen, denke mal an die Nussstange, denke mal ans Lakritz. Und Lakritz ist sowieso auch ein guter Artikel für uns, denn Haribo, Dr. Hans Riegel, Bonn ist es. Die sind ja ganz auf die Gesundheit mit der Lakritze eingestellt da. Und das verkauft man auch gern, aus dem einfachen Grund, der Kunde kauft was Gutes für sich. Bleiben wir nochmal bei dem Wohnwagen. Das also, was heute Camping ist, das haben Sie aus dem FF eigentlich seit 1926 sozusagen kennengelernt. Ja, das stimmt ganz genau, nur war das ein bisschen mehr eingerichtet. Wie heute Campings sind ja nicht so stabil, wie so ein Wohnwagen damals war. Gell? Viel stabiler, genau wie mein alter Geschäftswagen, der hält noch mehr aus wie ein neuer, weil wie alles gebaut und gemacht wird, nicht mehr so haltbar, weil es ja wieder neu ersetzt werden soll. Das auch braucht was und wird halt keiner mehr im Winter sich hinstellen und seine Bude so reparieren, das hat er nicht mehr nötig. Ne, da wird ein neues gekauft, weil ja sich die Zeiten ganz und gar geändert haben. Wie wurden denn die Wohnwagen und überhaupt das ganze Geschäft also damals gezogen? In erster Zeit mit Pferde und nachher kam die Zugmaschine. Ich weiß noch genau, wie der eiserne Gustav von Berlin kam, darum, denn dann waren wir in Rüsselsheim auf der Opelbahn und jetzt kam der Eiserne Gustav da dazwischen. Ich war so aufgeregt, dass da nichts passiert. In die Menschenmenge, die den Eisern Gustav bewundert hatten, da, ach, das war schlimm. Sodass sie ja auch Ställe haben mussten für die Pferde, oder? Nein, wir hatten keine eichene Pferden, die hatten wir gemietet. Wir hatten nur später Zugmaschinen eichene. Mhm. Aber in erster Zeit auch nicht. Dann wurden wir gefahren. Und nach dem Tod von meinem Mann habe ich auch wieder nur einen Fahrer genommen. Aber wir waren keine Kirchturmreisende, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin damals und in Treptow in Berlin, in Stuttgart, in Mildeberg, in Bad Dürkheim, in Aschaffenburg zur Schlussbeleuchtung. Das musste ich dann nach dem Tod von meinem Mann aufgeben. Dann wurde ich Kirchturmreisende. Nur in der Nähe. Habe auch da dann auch erst meinen Führerschein gemacht. Mhm. Weil ich ihn gebraucht habe, dass ich mein Geschäft erhalten konnte. Und jetzt führt Ihre Nichte einige der Geschäfte weiter. Ja, da bin ich stolz, dass sie es übernommen hat. Und sie kann auch alles auf dem Gebiet. War als Kind schon dabei. Aber abgesehen davon, dass man also Liebe zum Geschäft haben muss, muss man auch als Schausteller, egal ob Mann oder Frau, eine gute Gesundheit haben. Das sowieso, ja. Man muss danach leben. Ne? Man kann sich nicht in die Heizwohnung setzen und nachher hinausbullen, den ganzen Tag im Freien stehen. Das geht nicht. Also da muss man schon ein bisschen dafür tun. Ne? Gibt es eigentlich besonders gute Plätze? Ja, es kommt immer darauf an, wo man steht, dass man im Lauf steht. Es gibt auch solche, dass man sich sagt, man hält sich einen Platz. Das ist aber in Frankfurt nicht möglich. Frankfurt ist der Platz zu klein. Es meldet sich mehr, wie angenommen werden können. Und dann können wir nicht unseren Platz behaupten. Ganz besonders gute Plätze ist eben Bad Dürkheim und Mildeberg. Aschaffenburg Schlussbeleuchtung war auch für mich sehr, sehr gut früher. Na, da komme ich aber nicht mehr hin. Sie haben ja eine unerhörte Kameradschaft, obwohl Sie manches Mal ja Konkurrenten sind. Ja, ja, aber das Konkurrent hebt ja das Geschäft. Ne? Aber dass wir trotzdem eine Gemeinde sind, darf ich noch eine kleine Episode sagen. Wir haben Gottesdienst im Zelt auf der Dippemess. Und da ist eine Stadträtin da und sagt nachher zu mir, ich könnte das von meiner Gemeinde auch behaupten, ich bin auch im Kirchendienst als tätig, so schön wie eine Familie. Ja, sag ich, das wird nie so klappen, denn Ihre Gemeinde zieht nicht wie wir an einem Strang. Mit dem Wetter abhängig, mit dem Plätze bekommen und so weiter. Und beim Gottesdienst merkt man, dass alle unter einen Hut zusammenzubringen sind. Sie haben ja hier im hessischen Raum den Verband der Schausteller Frauen mitgegründet, die Mainperle. Nein, die habe ich nicht mitgegründet, das war der Herr Fritz Löb. Ich bin erst reingekommen 1937 so rum und wurde aber dann gleich zweite Vorsitzende. Wir haben von Wiesbaden, Mainz, Worms, Ludwigshafen, Mannheim, Gießen Mitglieder. Und dann kam der Krieg, da haben wir uns kaum getroffen, auch mal, aber ganz selten, Glübschen. Es war alles so ernst, so streng. Und nach dem Krieg 1951 habe ich das wieder ins Leben gerufen auf der Dippemess. Und dann wurde ich da an dem Tag als Erste ernannt. Und seit der Zeit habe ich das gehabt, bis dann 1982. Obwohl durch die Neuzeit ist mit mir so ein Zusammenrücken, wie das damals war. Man war für jeden da. Und kam dann mal jemand und hat sich ausgesprochen, von welcher Untreue und so weiter. Das konnte man so diplomatisch fliegen und da hatte ich manchen Erfolg. Ich kann sagen, ich nehme die Leute, wie sie sind und nicht, wie ich sie gern hätte. Gell? Und wir freuen uns jedes Mal wieder, wenn wir zusammenkommen, wenn auch nicht mehr jeden Monat. Meistens ist es nur eine Versammlung und dann noch eine Generalversammlung. Und dann allerdings wird ein Ausflug gemacht. Entweder ein paar Tage oder kommt noch eine Busreise dazwischen. Das hat man ja früher alles nicht gehabt. Haben Sie jemals daran gedacht, einen anderen Beruf haben zu wollen? Nein, nein, nein, nein. Ich habe gern gelesen. Da hatte ich ja dann keine Zeit mehr dazu. War aber freudig überrascht über das Wissen meines Mannes auf jedem Gebiet. Das trägt viel dazu bei, zufrieden sein. Es gibt ja auch den schönen Spruch, Zufriedenheit, ein großes Glück. Zufrieden sein, ein Meisterstück. Und ich glaube, von mir behaupten zu können, auf dem Gebiet bin ich Meister. Gustl Kögel im Gespräch mit Anneliese Aulbach am 5. April 1984. Gustl Kögel war zu diesem Zeitpunkt 81 Jahre alt. Am nächsten Samstag setzen wir die Reihe noch einmal fort. Dann sprechen vier Männer über ihre Berufe und ihre Biografien. Ein Hotelier, ein Pfarrer, ein Taxifahrer und ein Restaurator und Maler am Anfang des 20. Jahrhunderts in Hessen. Hoffentlich bis dahin. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.